dem Schwerte mitterlaute, zieht des Wegs der Trovador. Stern ist ihm die Herzenstraute, da er ihre Treue schwor. Heilig ist der Herzenschwur dem Trovador. Sehnst und denken frei, Ehre ist des Ritters Fleiß. Sang ist Ritter Held die Treue, weil es nicht anders weiß. Sang es Ritter Held die Treue, weil es nicht anders weiß. Stimme Bänder ausgestreckt. Sie rührt die sianische Brunnen meines Herzens, spritzt zum Himmel. Und Teufelfischer palmisch auf die Bilde deines Jugendhartes nieder. O Colombina! Ich sterbe!